als die Sonne weggegangen war, wurde mir plötzlich klar, dies war ein weiterer Tag, an dem sich nichts auf dieser Welt geändert hat. Steter Tropfen hüllt den Stein, das weiß ich ja, ist mir durchaus klar, aber langsam habe ich das Warten satt. Die ganze Welt ist ein großer Haufen Scheiße und im Schnitt bis über meine Ohren mit Wind. Keine Hoffnung und kein Mut, keine Besserung im Sinn. Und ich hab das Gefühl, dass ich allein bin. Geld und Gold und Öl und Banken, all die Kapitalerkrankte Zombies mit Krawatte im Genick. Blind für alles, Leute, verkaufen sie auch dich für Geld. Du hast so lange eine Nase, dass du dran erstickst. Und ab morgen ist die Welt nur noch schön. Wer Paläste brennen sehen, keine Häuser stehen mehr leer, keine Obdachlosen mehr. Wir haben am Boden abgeschafft, Staatsgewalt ist außer Kraft. Woher will können jeder gehen, denn die Welt wird neu schön. Und ab morgen ist die Welt nur noch schön. Wir werden Paläste brennen sehen, keine Häuser stehen mehr leer, keine Obdachlosen mehr. Wir haben am Boden abgeschafft, Staatsgewalt ist außer Kraft. Wohin er will, kann dann jeder gehen, denn die Welt wird morgen schön. Und am Morgen ist die Welt nur noch schön. Der